Ja, bis auf die letzten Jahre. Da erkältete er sich oft und ich holte den Doktor. Wer war das? Der Dr. Martin. War er das auch, der Ihrem Herrn in seiner letzten Stunde beigestanden hat? Ja, Herr. Hat Ihnen Herr Martin etwas in seinem Testament vermacht? Nein. Hat sein Neffe die Villa geerbt? Ja. Hat er Ihnen nicht vorgeschlagen, in seinem Dienst zu bleiben? Dazu war er nicht verpflichtet. Sie waren also plötzlich, sozusagen von einem Tag auf den anderen, ohne Arbeit und ohne Ersparnisse. Was soll man da machen? Ich weiß nicht. Das ist... Monsieur Martin. Hörspiel in drei Teilen von Robert Pongé. Aus dem Französischen von Gerda und Helmut Scheffel. Teil 2. Die Rollen und ihre Sprecher. Interviewer 1 und Diener, Klaus Schwarzkopf und Karl Renard. Interviewer 2 und Haushälterin, Paul Hoffmann und Else Eser. Regie, Heinz von Kramer. Produktion, Süddeutscher Rundfunk und Radio Bremen, 1964.